Getreu dem Aufruf des ZK der Partei der Arbeit Koreas mit der großen Macht der einmütigen Geschlossenheit beim Wiederaufbau der NATO-Katastrophengebiete im Norden des Bezirks Nord-Hamgyong einen bewundernswerten Sieg für Glück aus der Nord zu erringen, erhoben sich die Werktätigen in der ganzen Republik wie ein Mann zur Unterstützung der Bewohner in den Katastrophengebieten. Die Werktätigen der verschiedenen Organe in der Hauptstadt, wie des Komitees für kulturelle Verbindungen mit dem Ausland, des staatlichen Verleihungskomitees für akademische Titel und Grade und des Kunststudios Mansude, der verschiedenen Kreise und Einheiten in den Bezirken Südpyongan, Südfanghae und Gangwon, schickten diesen Gebieten viele Hilfsgüter wie Medikamente, Zelte und Lebensmittel und finanzielle Mittel.